Eine dunkle Gestalt huscht durch die Gassen, hat dunkle Gedanken und wird dich schon fassen. Er weiß, dass du sterblich bist und er kennt deinen Schwachpunkt. Der Bürger! Mit seiner fürchterlichen Tat. Der Bürger! Er wird dich kriegen. Ha ha ha ha ha.